Träumst du auch von einem perfekt organisierten und aufgeräumten Zuhause? Dann sage ich herzlich willkommen zum Aufräum-Podcast. Hallo ihr Lieben, heute geht es um die Papierablage. Und passend dazu habe ich einmal meine Kulis und allgemein Stifte in der Wohnung gezählt und kam auf genau 95 Stück. Sehr schockierend. Wo sind die ganzen Stifte? 32 im Flur, 2 im Arbeitszimmer, 45 im Wohnzimmer, 3 in der Abstellkammer, 12 im Schlafzimmer und 3 in der Handtasche. Ich nehme mir vor, bis zum nächsten Mal meine Stifte zusammenzutragen, auszuprobieren, auszumisten und dann auf unter 30 zu kommen. Jeder, der mitmachen will, ist natürlich herzlich eingeladen, denn ich bin mir sicher, dass auch du viele Stifte daheim haben wirst, die du so gar nicht brauchst. Ja, was machen wir denn mit den Stiften, die wir dann aussortieren und nicht mehr brauchen? Den einen Teil schmeißen wir sicher weg, weil er nicht mehr richtig funktioniert oder unangenehm schreibt. Und den anderen Teil, den müssen wir irgendwie wegbekommen. Bei mir ist es so, ich nehme es mit zu meiner Weight Watchers Gruppe, da werden immer Stifte gebraucht, da kommen ständig welche weg. Du könntest sie vielleicht mit in dein Geschäft nehmen oder dir fällt sicher noch irgendwas anderes ein. Vielleicht auch irgendwelchen Freunden schenken. Ja, heute geht es um das Thema Ablagesystem, Papierablage. Und da würde ich euch gerne mal aus meiner Vergangenheit erzählen. Ich habe ganz klassisch mit den Ordnern angefangen. Das heißt, ein paar Leitsordner gekauft, Register gekauft, die Papiere eingeheftet, gelocht natürlich erst davor. Und so habe ich auch eine ganze Zeit lang gelebt. Das Problem war, dass ich zu faul war, ständig, wenn neues Papier kam, wenn ein Brief kam, den zu lochen, einzusortieren, ja, Ordner aufmachen, zumachen, wieder ins Regal stellen. Und dann hat sich so eine kleine Papierablage gesammelt von Papieren, die ich noch ablegen möchte. Wenn ich dann am Ende vom Jahr die Steuer machen musste, ging natürlich das große Chaos los. Also habe ich für mich schnell gemerkt, Ordner sind nicht das Richtige. Dieses Lochen und Abheften ist einfach ein viel zu großer Schritt für mich, den ich nicht schnell mal eben machen kann. Okay, dann kamen die Mappen. Das heißt, ich habe eine Papier-Pappmappe mit Gummizug, da tue ich die Papiere rein, klappe sie zusammen, Gummi drum und ins Regal reinstellen. Positiv hier, ich musste nicht mehr lochen, ich musste auch nicht mehr irgendwelche Register aufblättern, weil jede Mappe, so 1-2 cm pro Mappe, war ein Thema. Die Themen hießen Versicherungen, Seminarunterlagen, irgendwann mal Ideen, Mixordner, Zwischenablageordner von meiner Firma, also so Gehaltsabrechnungen und Co-Ordner, Rechnungen, Bestellungen, Wohnung, Telefon, Bauchtanz, Zaubertricks, Wochenplanung, Kreativ, Projekte, Wohnung, hatte ich ja schon, Ausbildung, Tierkommunikation, leere Mappen, Zwischenablage, Arbeit, Urlaub, Vermögensbuch, Wohnung, Telefon, Pflanzen, Kontoauszüge, Erinnerungen, meins, also das waren irgendwie Ausschnitte aus Katalogen von Klamotten, die ich mal gekauft habe, ein Ordner oder Mappe Schule von früher noch, Erinnerungsbriefe, gemaltes, was ich in der Schule gemalt habe und Fragebögen, das habe ich damals auch in der Schule zu irgendeiner Persönlichkeitsanalyse gemacht. Also ihr seht, es waren eine ganze Menge Ordner oder Mappen und ich wusste gar nicht mehr so wirklich, was in welcher drin ist. Ja, und habe irgendwie die Übersicht verloren. Es war einfach zu viel. Und auch hier habe ich nach einer Zeit wieder gemerkt, ich hefte die Sachen nicht ab. Es ist mir doch noch zu viel, eine Mappe rauszuholen, aufzuschlagen, einzuordnen. Zudem wusste ich oft nicht, was wo reinkommt. Also gab es auch wieder einen Haufen, der hieß, muss ich noch abheften, und der wurde immer und immer größer. Also habe ich alle Mappen rausgeholt aus meinem Schrank, habe mir sehr viele, also eigentlich gar nicht so viele, 10 Briefkörbe gekauft und die beschriftet und dann die ganzen Unterlagen da eingeordnet und sehr, sehr viel aussortiert. Thema Kontoauszüge habe ich meine Bank angerufen ob denn in unserer heutigen Zeit so Kontoauszüge überhaupt noch notwendig sind. Nein, sind sie nicht. Ich kann die Kontoauszüge digital bekommen. Ich habe dann die Pflicht, die einmal im Monat oder glaube einmal alle zwei Wochen zu lesen und habe sie dann eben als Datei und die Datei, ja, die verbraucht ja nicht viel Platz. Da habe ich einen Ordner für und darum sind die Kontoauszüge bei mir jetzt komplett weg. Die Versicherungen haben vorher einen sehr, sehr dicken Ordner eingenommen. Die sind jetzt nur noch ein sehr schmale Fach nehmen die weg. Und zwar habe ich für jede Versicherung erstmal radikal aussortiert, weil man kriegt ja jedes Jahr irgendwie einen Brief von denen zur Info und da reicht es völlig, wenn man den letzten Brief aufhebt. Ja, ich habe dann pro Versicherung eine Klarsichthülle genommen und habe die dann jeweils beschriftet vorne dran, zum Beispiel Tagesgeldkonto, Auslandskrankenversicherung, Sparkassensachen. Ja, und so geht es ganz gut. Wenn da jetzt was Neues kommt, lege ich es einfach oben drauf. Und ja, die Sortierarbeit bleibt nicht aus. Ich sortiere es dann wirklich ab und zu mal ein, aber es geht viel, viel, viel schneller. Mein Geschäftsordner, also von meiner Angestelltenarbeit, den habe ich komplett ausgelöst. Die Gehaltsabrechnungen habe ich eingescannt und alles andere brauche ich eigentlich nicht. Also, dann habe ich mein erstes Brieffach mit Versicherungen. Mein zweites heißt aktuell. Da kommt einfach rein, was gerade aktuell ist, was ich noch am PC erledigen muss, zum Beispiel eine Überweisung. Das dritte heißt Zwischenablage. Das sind einfach Dinge, die will ich wegschmeißen, aber habe noch Unsicherheiten. Das kommt da alles rein. Die vierte heißt leere Folien. Der fünfte Ablagekorb ist von meinem Mann und mir. Da ist einfach Eheurkunde, Sachen zur Wohnung drinnen und zum Telefon. Auch mein iPhone-Handyvertrag ist da drinnen. Dann die sechste Ablage heißt Rechnungen. Da sind jetzt Bestellungen und normale Einkaufsrechnungen drinnen. Die siebte heißt Weight Watchers. Die achte Amt und Steuer. Das ist eine ganz wichtige, da kommt alles zum Thema Steuer rein. Für die Steuererklärung, die bald wieder ansteht. Die neunte heißt Projekte. Das brauche ich irgendwie noch. Da sind meine Ich-wollte-doch-mal-Formulare drinnen, Sprüche zum Geburtstag. So Sachen halt, die man mal gemacht hat, mal machen will. Irgendwie bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, aber ist irgendwie nett, das mal durchzuschauen. Ja, genau. Und das zehnte ist zum Thema Ordnung alles, weil es gerade ein sehr aktuelles Projekt ist und darum habe ich gedacht, mache ich da einfach einen eigenen Briefkorb. Ja, that's it. Das war's. Das sind all meine Dinge. Ich habe radikal reduziert. Ich habe jetzt viel, viel weniger Dinge, weiß aber dafür ganz genau, was ich habe und wo was ist. Ist ein sehr angenehmes Gefühl und hatte dann natürlich auch sehr viele Fächer frei in meinem Schrank, weil ich so ausgemistet habe, weil jetzt so viele Unterlagen weniger sind und habe mir am Anfang gedacht, boah, was mache ich denn mit diesen freien Fächern? Irgendwie total doof. Die sind doch eigentlich da, um sie voll zu stopfen. Ich habe es gewagt, sie nicht mehr voll zu stopfen und einfach ein paar Dekoartikel reinzustellen in die freien Fächer. Und ich habe mich jetzt richtig in meinen Schrank verliebt, weil der jetzt wunderschön aussieht. Und natürlich werde ich auch ein Bild wieder in den Blog stellen. Für die, die es nicht sehen können, einfach zur Vorstellung. Ich habe so ein IKEA-Regal mal gebraucht gekauft und das hat 16 Fächer. Und von diesen 16 Fächern, die alle mal überfüllt waren, sind jetzt nur noch 4 Stück gefüllt. Und unten habe ich so Boxen drinnen stehen. Da sind irgendwie Decken drin. Also jetzt nicht so, dass es irgendwie da vollgestopft ist, sondern halt irgendwelche Sachen, damit es schön aussieht. Also solltest du auch so einen Schrank haben, der sehr überfüllt ist, kann ich dir nur raten, räum alles raus, geh jede Sache durch, ob du sie wirklich brauchst und miste gnadenlos aus. Auch wenn Bücher drin stehen, schau sie nicht einfach so durch und denk so, boah, was könnte ich denn noch lesen, sondern nimm wirklich jedes Buch raus und räum nur noch das ein, was du noch lesen willst oder was dir sehr am Herzen liegt. Ja, und dann drehen wir uns einmal um und widmen uns dem Schreibtisch. Beim einen oder anderen ist der Arbeitsschreibtisch ja immer sehr gefüllt. Papier häuft sich an, sehr, sehr viel Arbeit. Und wenn man morgens reinkommt und schon so denkt, so boah, ich habe überhaupt keine Lust, mich ranzusetzen und loszuarbeiten, dann wäre es doch an der Zeit, auch den mal aufzuräumen. Hierfür empfehle ich, alles abzuräumen vom Schreibtisch. Also wirklich mal alles runterräumen, egal wohin, wenn kein Platz ist auf dem Boden. Und dann wirklich nur noch das aufzustellen, was ich so wirklich brauche gleich für den Anfang. Das heißt Telefon, Tastatur, Bildschirm, Maus und Stifte. Und ja, das war es eigentlich. Und dann hole ich im Laufe des Tages nur das hoch, was ich an dem Tag auch brauche. Brauche ich einen Stift, hole ich einen Stift hoch, der liegt ja schon oben. Brauche ich einen Zettel, zum was aufschreiben, hole ich den Zettel hoch. Brauche ich einen Arbeitsvorgang, kann ich den hochholen, packen aber dann hoffentlich wieder weg, wenn ich fertig bin. Genau, und so mache ich das mal den ganzen Tag und schaue einfach mal, wie ich mich fühle mit so einem freien Schreibtisch. Und vielleicht mache ich es auch mal eine Woche und schaue, wie ich mich fühle. Und dann wäre es an der Zeit, das dauerhaft zu integrieren und die Sachen, die ich nicht brauche, den ganzen Tag wegzuräumen. Hierfür muss ich natürlich gegebenenfalls wieder meinen Schrank ausmisten. Also, räum alle Sachen von deinem Schreibtisch weg, tu nur noch die nötigsten drauf und schau mal, wie du dich damit einen Tag lang fühlst. Bei mir auf dem Schreibtisch steht Monitor, Tastatur und Maus, Telefon, Stifteköcher und eine Arbeitsmappe, da wo einfach meine täglichen Arbeiten drin sind. Vorne drauf ist die Erledigungsliste und das wandert abends aber immer im Schrank hinter mir. Also wenn ich morgens zur Arbeit komme, dann erwartet mich eigentlich meistens ein leerer Schreibtisch. Also ich habe am Abend geschlampert, aber meistens erwartet mich ein schöner leerer Schreibtisch und mir tut es für die Arbeit sehr gut. Ja, das war's auch schon wieder mit unserem Podcast. Im nächsten Podcast würde ich mit euch gerne mal ins Bad gehen und da mal schauen, was wir denn alles ausmisten können, weil ich kenne sehr viele Bäder, da reihen sich Shampooflaschen und Parfümflaschen und man kann kaum noch putzen, weil es überall rumsteht und von dem her schaue ich gerne mal mein Bad mit euch an, weil ich bin mir sicher, dass ich auch die ein oder andere Sache zu viel habe. Jetzt geht's für mich erstmal Stifte ausmisten. Tschüss!